Anarchie! Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz. Jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Ja, heute ist der 9.01.2022, die erste Radio-A-Sendung in diesem Jahr. Und tada! Tada! Und natürlich, wir wollen nicht gleich Hardcore anfangen, sondern eher mal dieses Jahr, also wir erwarten nicht viel Positives von diesem Jahr, aber wir wollen mit etwas Positivem anfangen. Die Sendung wird sich im Allgemeinen so Kultur, Subkultur, Selbstverwaltung im weitesten Sinne die meisten Beiträge drehen. Und wir haben ja schon über die Nordstadt berichtet, die Problematik von P8 und Café Noir. Wurden ja neue Räumlichkeiten gefunden, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, in der Schaumburgstraße 5. Da war ich vor kurzem und habe dort die Umbauarbeiten ein bisschen besichtigt und habe dort nette Leute interviewt. Und weil natürlich Hass, Hass, Hass wie noch nie auch wichtig ist, gibt es danach einen kurzen Hate-Beitrag über die Räumung des Biologica in Thessaloniki. Freiräume kommen, Freiräume gehen. Ich hab was, ich lese nun einen Aufruf von Lützerath vor. Ja, von mir hört ihr heute einen Beitrag aus dem Buch Anarchie von Horst Stohwasser, der da heißt Kunst, Kultur, Lebensart. Wie ihr merkt, viel Kultur, Selbstverwaltung. Und das. Jetzt geht's los. Halt doch mal die Fresse. Jetzt Regionales aus anarchistischer Sicht. Das war Vorkriegsjugend, Aufstand im Ghetto. Der oder die geneigte Hörerin, gute alter Deutsch-Punk-Musik, wir diesen Song gekannt haben. Und damit haben wir jetzt den Hass abgedeckt. Erstmal und kommen, wie versprochen, zu etwas Positivem. Das neue Projekt wo auch das P8 und das Café Noir reinkommen, also vom Panorama e.V. in der Schauenburgstraße 5 in Karlsruhe. Ihr werdet in diesem Beitrag hauptsächlich Musik von den Bands vor Ort hören, also sprich Leute, die in den Proberäumen der Räumlichkeiten vor Ort ihre musikalischen Künste einstudieren, nenne ich es mal. Und wir fangen auch gleich an mit Siro Siros. Viel Spaß. We'll be right back. Okay, ich bin hier jetzt in der Schauenburgstraße 5, Bulach oder Grünwinkel. Ich habe es noch nicht so wirklich rausgefunden, welcher Stadtteil von Karlsruhe das ist. Den geneigten HörerInnen wird diese Adresse schon ein Begriff sein. Wir haben ja schon viel gesprochen über die alte P8 und das Café Noir in der Nordstadt. Wir mussten ja umziehen. Jetzt bin ich hier mit dem Bert vom Panorama e.V., Hallo. Und es ist ziemlich krass so, wir hatten es ja schon mal drüber, irgendwie krass, dass irgendwie so alte Zecken, DIY-Zecken, jetzt plötzlich mit so einem riesen Ding zu tun haben. Hier wird auch ziemlich krass Haufen Material verwurstelt und alles drum und dran. Das ist ja ein ziemlich krasses Teil und so viel ich schon im Vorderfeld weiß oder wo wir ja auch berichtet haben, das ist ja jetzt nicht nur, ist ja nicht mehr nur das P8 und das Café Noir. Wie kommt es jetzt dazu, dass das so ein großes Ding geworden ist? Kannst du vielleicht nur noch mal zur Erinnerung für die Leute, wie kam es eigentlich dazu, dass wir jetzt hier in Karlsruhe so ein fettes Projekt haben? Ja, dann so, ich versuche das mal zusammenzufassen. Also erstmal waren wir ja schon auch in der Nordstadt, nicht nur die P8 und das Café Noir, sondern da hatten wir ja auch ein Atelier, einen Proberaum, also das Prinzip, also dieses Konzept, dass halt Leute, die produzieren, also Kunst oder Kultur produzieren, die auch vor Ort dann präsentieren können, das wird hier halt fortgeführt, nur viel größer. Dass es so groß wurde, kommt daher, dass wir nichts erstmal in unserer, in Anführungsstrichen, passenden Größe gefunden haben, nach monatelangem Suchen. Dann wurde als in der Zeit, wo wir aus der Nordstadt ausziehen mussten, wurde auch klar, dass so viele Proberäume wegfallen. Und daraufhin haben wir dann einfach auch nach größeren Sachen gesucht und haben dann was sehr Großes gefunden. Sehr groß heißt in dem Fall innen 2.500 Quadratmeter, außen 2.500 Quadratmeter. Und jetzt soll ich noch sagen, was so hier passiert? Genau, am besten so, weil es ja, ich meine, das ist ja auch eine finanziell eine ganz andere Nummer irgendwie. Ich meine, genau. Ja, klar, finanziell bringt uns das voll an die Grenzen. Erstmal kann man sagen, dass also das Konzept wird weitergeführt, nur dass wir hier halt jetzt 11 Proberäume haben mit 100 Musikern und Musikerinnen, 15 Ateliers mit ungefähr 50 Künstlern und Künstlerinnen. P8 als Veranstaltungsraum, als soziokulturelles Zentrum, das Café Noir, das Theater Plus. Hier machten Theaterpädagoge Theaterworkshops und dann auch noch Retro-Games mit fast 350 Quadratmetern, die in der Kaplonzer Straße ja auch ausziehen mussten. Finanziell ist es so, dass es natürlich ein Vielfaches der Miete von aus der Nordstadt Dingens, dass wir halt ein Vielfaches der Miete bezahlen müssen. Und wir geben das in erster Linie an die Untermieter und Untermieterinnen weiter. Also die Sachen, die der Verein weitervermietet, sind lang nicht mehr so preiswert wie in der Nordstadt, weil es einfach nicht geht. Was uns finanziell auch ein bisschen entlastet, ist, dass wir von der Stadt jetzt mehr Zuschüsse kriegen als in der Nordstadt. Und dass aber auch wir viel mehr Spenden von uns wohlgesonnenen Menschen bekommen. Momentan, also wir haben angefangen beim Ausbau mit den Proberäumen, dass die als erstes reinkommen, weil die die größte Not hatten. Die sind jetzt auch schon belegt, also wir haben jetzt tatsächlich über 30 Bands und über 100 Leute, die Musik machen. Dann haben wir die Ateliers gebaut, die sind jetzt auch dabei, belegt zu werden. Und jetzt gerade bauen wir den Veranstaltungsraum aus und hoffen, dass wir da auch in 6 Wochen durch sind. Der Veranstaltungsraum ist jetzt, wir können dann bis zu 600 Leute, also Konzerte bis zu 600 Leuten machen. Und in der alten P8 waren es halt 200 Leute, beziehungsweise 199. Alles ein bisschen größer und ja, und anstrengender, aber auch sehr schön. Das ist gut, finde ich auch. Ich bin ja jetzt auch die letzten paar Tage öfters hier gewesen. Was du jetzt angesprochen hast, so ist wir, die Stadt drückt ja auch nochmal ein bisschen mehr Kohle raus, so kannst du jetzt drauf antworten oder nicht. Irgendwie so, ich habe so jetzt halt auch das Gefühl, so wie das da auch in der Nordstadt ablaufen ist, irgendwie, die Stadt hat ja jetzt auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, habe ich so das Gefühl gehabt, so und deswegen ist natürlich die Stadt, weil viele kulturschaffende Menschen in Karlsruhe dadurch, was da diese bestimmte Immobilienfirma so alles treibt in Karlsruhe, halt richtig Probleme hat. Willst du dazu was sagen oder willst du eher sagen... Ich kann da natürlich gerne was dazu sagen. Also ich glaube nicht, dass die Stadt ein schlechtes Gewissen hat. Das glaube ich nicht. Das ist sehr schlecht ausgedrückt, aber so, ich meine, es gab ja dann auch so ein bisschen Unmut, sagen wir mal, in der KünstlerInnen-Szene, in Karlsruhe, kulturschaffende Menschen. Wie schätzt du das ein, dass jetzt die Stadt jetzt mehr auf euch als Panorama e.V. eingeht und ihr hier jetzt auch einen fetten Raum schafft, wo ihr ganz viel in Anführungsstrichen Leid der Kulturschaffenden, also nicht der Hochkultur, Staatstheater hat ja jetzt gerade für ein paar Millionen ist untertrieben, Anbau gekriegt und so weiter und so fort. Die Stadt Karlsruhe tut natürlich schon was für die Kultur, aber halt nicht für Kulturschaffende wie du und ich. Ja, also ich glaube, in erster Linie kriegen wir mehr, also das ist ja auch alles öffentlich einsehbar, wir kriegen 95.000 Euro jetzt pro Jahr von der Stadt, was wir zu 100% in die Mieten stecken, dass die halt bezahlbar bleiben für die Leute, die hier sind. Und ich glaube, so langsam kapiert die Stadt schon auch, was sie dran hat an so unabhängigen Kulturinitiativen. Also ich glaube, so langsam passiert auch in Karlsruhe was in die Richtung, wie es in anderen Städten schon lang passiert ist, dass halt so unabhängige Kulturinitiativen halt so das Salz in der Suppe von einer Kulturlandschaft in der Stadt sind. Die Stadt kapiert es. Wir haben, denke ich, der Stadt auch ein sehr gutes Angebot gemacht, da wir halt eigentlich das Risiko tragen, was den Umbau angeht und die Untervermietung. Also wir haben der Stadt geholfen, ihrer Verantwortung ein bisschen nachzukommen. Wobei, ja, die Stadt hat es auch gerne angenommen. Wir haben uns natürlich auch sehr darüber gefreut. Aber klar, das kann es nicht gewesen sein. Und es gibt ja auch noch die Idee mit dem Rothaargelände, was halt auch von Fraktionen auch verfolgt wird und dass das halt auch für die unabhängige Kultur zur Verfügung gestellt wird, beziehungsweise auch von denen gestaltet wird. Also es ist noch lange nicht vorbei, was Platz für Kunst und Kultur angeht. Das reicht noch lange nicht. Also wir konnten hier ein bisschen helfen, aber es fehlt noch richtig viel Raum. Ja, denke ich auch. wie ich vorhin vielleicht schon so mit dem so der Zeckenhaufen, der jetzt hier so einen großen Raum hat und plötzlich dann geht es nicht mehr um so ein paar tausend Euro, sondern da geht es um zehntausende Euro. Hatte ich ja schon ein bisschen drauf angespielt. So. Wir kommen ja eher aus so einem Selbstverwaltungs-DIY-Spektrum, würde ich jetzt mal so einfach platt, einfach so undifferenziert sagen. Ich war ja die letzten paar Tage immer mal wieder hier. Irgendwie, hier sind ja immer ein Haufen Leute aktiv irgendwie. Inwieweit bist du mit, in Anführungsstrichen, der Selbstverwaltung hier gerade so? Was denkst du darüber? Läuft es oder braucht es da wirklich so eine Zentralkomitee? Oder schaffen so irgendwie die Absprache zwischen den einzelnen Einheiten, die sich jetzt so langsam anfangen hier einzurichten? Wie funktioniert es so? Meinst du den Umbau jetzt oder dann danach die Orga? Also ich meine jetzt so, jetzt erstmal kann man ja noch nicht sagen, das wird sich ja auch erstmal entwickeln müssen. Die Leute werden sich ja auch zum Teil kennen sich die Leute ja schon, aber das wird sich auch mit den neuen Räumlichkeiten, den neuen Gegebenheiten wird sich das ja auch erstmal einspielen müssen. Also von daher würde ich mich jetzt erstmal darauf beziehen, wie so die Zusammenarbeit, die Absprachen jetzt gerade so funktionieren, ob du das Gefühl hast, so im Großen und Ganzen, ja, ist ein bisschen chaotisch, aber das ist man halt gewöhnt und damit kann man umgehen. Ja, also ich denke erstmal so, vor allem auch beim Umbau muss man mit ein bisschen Chaos umgehen können und auch, also das Projekt, das Ganze soll auf jeden Fall weiterhin selbstverwaltet bleiben. Und dadurch, dass wir aber halt jetzt viel mehr Leute hier im Laden haben, kommen auch Leute dazu, die nicht so selbstverständlich mit Selbstverwaltung umgehen können. Und für die ist es was Neues auf jeden Fall von wegen, weil die waren es halt gewohnt, okay, ihr Vermieter sorgt dafür, dass jede Glühbirne geht, jedes Klo sauber ist und so weiter. Und da müssen die Leute jetzt anfangen, selbst zu denken und es selber zu machen. Und wir geben halt unsere Erfahrung weiter. Und die Idee ist, dass sich halt die Proberäume als so eine Art Komplex selbst verwalten, die Ateliers sich selbst verwalten und die haben jetzt auch, also die einzelnen Gruppen haben jetzt auch angefangen, sich zusammenzusetzen und zu überlegen, wie sie das am besten machen. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl jetzt. Der Umbau ist chaotisch, wie du schon sagst, aber wir werden eigentlich täglich besser, weil wir halt auch nicht die Erfahrung hatten und wir haben keinen Bauleiter, wir haben halt einfach niemanden, der das hauptberuflich macht und die Baustelle organisiert. Wir lernen alle jeden Tag und jeden Tag wird es ein bisschen besser, würde ich sagen. So, den Eindruck hatte ich auch. Also so Werkzeug wird auch gerne schön, solange es irgendwie im Überblick bleibt, so, ja, hast du das und das, ja, da, nimm, ja, bringst halt wieder vorbei und so, fand ich bis jetzt eigentlich auch ganz nett. So. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht und wenn es mal fertig wird. So, vielleicht bevor ich hier mal so ein bisschen rumtinge und vielleicht auch Leute vom Café Noir frage, weil wir ja auch Bezug zu denen haben, aber auch mal so die einzelnen Leute vielleicht mal noch so, die hier rumspringen, befrage. Also so das Letzte ist so, natürlich ist schwierig und Corona und so, aber vielleicht mal so ein bisschen was, wo sich die Leute vielleicht freuen können, alte Fans vom P8 und von der Halle 14 und die ganzen Leute, die Bock haben auf die Art und Weise, wie hier Kultur gemacht wird und was hier gemacht wird. So ein Vorausblick, so habt ihr schon irgendwas, so eine Marke, die ihr anpeilt, wann es dann halt wirklich losgeht? Naja, wann wir eine offizielle Eröffnung machen, wissen wir noch überhaupt nicht, aber wir haben auf jeden Fall vor, im März Veranstaltungen schon zu machen. Wir haben auch schon Sachen gebucht. Klar, es kommt auf Corona an, es kommt auf Genehmigungen an, aber es gibt ja auch einfach so, wie heißen das, so Personenanzahlsgrenzen, ab wann man halt mehr Genehmigungen braucht und ab wann weniger. Wir sind auch dauerhaft in Kommunikation mit dem Bauordnungsamt und der Stadt, Branddirektion und so weiter. Aber im März werden wir schon die eine oder andere Veranstaltung machen, bin ich mir eigentlich sicher. Dann freue ich mich auf jeden Fall darauf so. Also ich bin gespannt, wie es dann im Endeffekt aussieht. Und ich glaube, wir sind alle erleichtert, wenn hier mal der Hauptarbeit rum ist und wir uns vielleicht, ob jetzt Online-Konzerte, wie ihr ja schon in der Nordstadt gemacht habt, oder ob wir vielleicht dann schon in den nächsten paar Monaten mal wieder herkommen können und uns mit Freundinnen treffen können und hier mal ein bisschen feiern können. Ja, bin ich gespannt. Ich auch, und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns im März, bin mir eigentlich sicher. Und okay, danke für die Einladung. Ich danke dir, dass du mir Frage und Antwort gegeben hast, irgendwie, bla bla bla. Ihr hört jetzt schon wieder, es wird laut. Ich werde hier jetzt nur ein bisschen rumlaufen und mal schauen, wer noch so Lust hat, ein bisschen was zu erzählen. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Bitteschön. Ja, ich gehe jetzt hier, bin jetzt hier fast schon im Café Noir angekommen und ich habe jetzt hier eine nette Person vom Café Noir, die ihr wahrscheinlich auch schon bei uns im Radio gehört habt. Auch, wir hatten es ja schon öfters drüber, habt ihr ja auch gerade mit Bert gehört irgendwie. Ja, hallo, schön, dass du dir kurz Zeit genommen hast. So. Hallo, na gerne, na gerne. Also wir waren ja auch immer sehr verbandelt mit dem Café Noir und deswegen freue ich mich, dass ich euch nochmal direkt ansprechen kann. So, ich habe es schon mit Bert gehabt, das ja, es dauert alles noch ein bisschen und es ist alles so ein bisschen schwierig, aber jetzt so langsam sieht man schon mal was. So, wie ist denn das jetzt mit dem Café Noir irgendwie? Wir sind ja auch immer gespannt, was ihr so treibt. Und mit dem ganzen Komplex hier wird es noch eine Weile dauern, irgendwie bis hier jetzt wirklich alles safe ist und so. Ja. Wie wollt ihr das denn machen? Also ich sehe hier jetzt so, es geht voran im Innenausbau und sieht schon richtig geil aus. So, aber natürlich Miete muss bezahlt werden, es gibt keine Mitgliederbeiträge und so weiter und so fort. Wie geht es denn jetzt bei euch weiter? Kannst du da vielleicht ein paar Sätze dazu sagen? Genau, also wie du ja schon gesagt hast, es ist richtig viel passiert. Also wir haben gestrichen, die Decke ist reingekommen, die Elektrik ist gelegt, die Lichtinstallationen sind geplant. Wir haben ein Podest aufgebaut bekommen, richtig, richtig geil. Die Theke steht schon soweit und jetzt sind noch so ein paar Kleinigkeiten zu machen. Und genau, da haben wir uns jetzt auch auf dem letzten Plenum einfach besprochen und gesagt, wir brauchen Kohle natürlich, weil das Projekt ja letztes Jahr in der Nordstadt von dannen ziehen musste und auch aufgrund der Corona-Pandemie eben sowieso wenig öffnen konnte. Haben wir jetzt gesagt, wir fangen wieder an zu kochen regelmäßiger und wollen da ein bisschen in die Stadt wieder und das Essen verteilen. Haben wir auch heute schon gemacht, zum Feiertag pünktlich. Und der Andrang war jetzt nicht riesig, aber es waren auf jeden Fall 15 Portionen Essen, ratzefatze weg. Es waren auch interessierte Leute da von der Uni, die das gelesen haben in einer Gruppe und fanden das Projekt super toll und haben dann einfach gespendet, ohne dass sie jetzt was großartig gegessen haben. Das ist natürlich richtig schön. Wir sind natürlich auf Spenden angewiesen nach wie vor und freuen uns auf jeden Fall über Menschen, die ein bisschen was von Weihnachten übrig haben und natürlich einem super tollen Projekt in Karlsruhe, wie es kein zweites hier gibt, ein bisschen Kohle locker machen können. Und wie ich gesehen habe, ihr habt da draußen jetzt so einen schönen Bauwagen hergerichtet. Genau. Vielleicht kannst du da so ein bisschen noch was erzählen. Ja, genau. Also der Bauwagen wird unser neuer Umsonstladen, der ja auch schon im alten Café Noir in der Nordstadt war. Aber jetzt ist er noch viel cooler. Jetzt ist er nämlich in einem Bauwagen überdacht und geschlossen mit einer Umkleidekabine, wo man eben auch Sachen anprobieren kann. Der ist zugänglich zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch jeden Tag. Der wird aber noch ausgebaut und bestückt. Und sobald es möglich ist, werden wir auf jeden Fall darüber informieren, dass der begangen werden kann von Leuten und sich wieder viele Sachen mitgenommen werden dürfen und auch gebracht werden dürfen nach Vereinbarung. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich coole Geschichte, so dass ihr auch schon gleich jetzt zeitnah loslegt. So P8 wird es wohl noch bis März irgendwie dauern. So. Habt ihr noch andere Sachen geplant, so, die demnächst mal ihr wieder aktiv werden wollt? Genau, es wird, so sind Online-Veranstaltungen wieder geplant, dass wir Online-Veranstaltungen wieder anbieten möchten. Und da darf sich dann jeder und jede zuschalten und natürlich auch vielleicht selber Ideen bringen, was die Themen, weiß ich nicht, was euch interessiert. Kannst dürft ihr ja uns gerne sagen, mal anschreiben. Ja, sag dann E-Mail-Adresse kurz, dass die Leute jetzt gleich... Ach so, dass die Leute gleich da aktiv werden können. Also die E-Mail-Adresse, müsst ihr jetzt alle mitschreiben, ist café-noir@riseup.net. Also sofort, wenn ihr Ideen habt, was ihr vielleicht auch schon ohne den Raum jetzt offen zu bespielen irgendwie habt, so was das Café Noir machen könnte oder so als Input, Ideen gerne, schickt da einfach hin. Genau. Das ist doch auch nett. Vielleicht interessieren euch ja andere Themen, die wir gar nicht so auf dem Schirm gerade haben. Und dann einfach, ja, oder wenn ihr gute Referentinnen kennt, die gerne ja, was beitragen möchten, dann immer her mit den Infos. Wir sind darüber sehr glücklich. Versprochen, laufe ich hier noch ein bisschen rum und probiere so ein paar O-Töne von den Leuten, die hier schön am Werkeln sind, irgendwie einzufangen. Und habe jetzt noch mal jemanden getroffen, der... Die, genau. Und sich bereit erklärt, ein bisschen was dazu zu sagen. Ich danke dir erstmal dafür. Und was treibt dich hierher, einfach hier herzukommen, hier mitzuwursteln bei so einem Haufen verrückter, lustiger Leute? Irgendwie, was ist deine Motivation, heute zum Beispiel heute hier zu sein? Also vor allem die Haufen lustige, verrückte Leute, die hier rumspringen, weil die sind super liebevoll und es ist einfach eine mega schöne und harmonische Gemeinschaft hier. Und dann vor allem so die Idee von dem Raum, also vor allem von dem Café oder generell auch von dem ganzen Zentrum, dass man hier einfach sein kann, irgendwie sich einbringen kann, kreative Sachen machen kann, ohne irgendeinen Zwang hart zu konsumieren oder irgendwas leisten zu müssen. Und einfach irgendwie so mitwirken kann, dass hier was ganz, ganz Cooles, Großes entsteht. Und das, ja, das ist so eine kleine eigene Realität hier und so ein eigener Kosmos, weg von dem ganzen Trubel und komischen Zeugs, das draußen passiert. Ja. Und vor allem sind hier ganz viele coole, gute Menschen. Okay, das ist cool. Vielleicht noch ganz kurz, was wünschst du dir jetzt für die nächste Zeit? Weil leider ist ja gerade noch ein bisschen schwierig, dass es aufmachen kann und so alles. Ja, ich glaube, ich wünsche mir, dass es einfach möglich ist, dass bald ganz viele Leute herkommen können und Sachen umsetzen können und hier Sachen machen können, auf die sie Bock haben, weil genau dafür ist es da. So, genau. Okay, cool. Da danke cool. ich dir. Gerne. Und ich mache mich mal weiter auf den Weg. Alright. Hier habe ich jetzt gleich noch mal ein paar Menschen, die total freudig mich erwarten und mich mit meinem Handy aufnehmen hier sehen. Und alles klar bei dir? Ja, ja. Hast du Spaß? Ja, ja, Messen, Segen, alles toll. Also froh am Schaffen. Mhm. Mhm. Okay. Eine Audio. Ja, eine Audio. Hättet ihr kurz Zeit und Lust, oder eine von euch? Für die Bild-Zeitung? Ja, nur für die Bild-Zeitung. Ja, ja, also ja, ja, wir sind von bildquerfunk.de. Geil, ja. Ja, genau. Also wir haben hier Spezialsendungen über die asozialen Zecken, die unsere schöne deutsche Kultur zerstören wollen mit Krach, Lärm, Sex, Drogen und Gewalt. Ja, und Bier. Und Bier, ja, Bier ist wichtig. Genau. Dich habe ich hier auch schon öfters gesehen. So, was ist denn deine Motivation, dich an so einem Projekt zu beteiligen? Was bringt dir das in so einem zäckigen, selbstverwalteten DIY-Haufen in so einem Riesenprojekt, wo wahrscheinlich alle, die so ein bisschen länger sich da mit Subkultur und so beschäftigen, so da so ein bisschen erschauern bei der Größe und den finanziellen Problematiken, die es hier gibt. So. Aber du bist ja weiterhin dabei. Was ist deine Motivation? Wie siehst du den Laden? Was wünschst du dir? Meine Motivation ist wirklich, als die Idee kam mit dieser Größe von diesem Laden, ob wir das stemmen können, dachte ich zuerst, keine Chance. Aber als die Ideen immer flüssiger wurden und wir dachten irgendwie, ey, das Geld könnte echt reichen und wie können wir das machen, wie könnte es aussehen, was kann alles passieren, wie kriegen wir das Geld wieder rein, da wurde das irgendwie so richtig, das ist wirklich möglich. Und mit der ganzen Crew, die alle helfen und jeder hat so sein Ja, kannst du auch schneiden, ne? Nee, alles gut. Jeder hat so seine Fähigkeiten, wie er sich einbringen kann. Und wenn er keine hat, dann oder sie keine hat, dann googelt man oder YouTube man und dann läuft es von alleine oder macht es einfach so, wie man selber denkt. Und was hier gerade entsteht, ist einfach der Wahnsinn. Meine Motivation liegt da echt darin, dass die Kur so geil ist und dass wir sowas erschaffen, was ich irgendwie noch niemals habe ich irgendwo gesehen. Und bin mit selber meiner Band schon oft unterwegs gewesen, aber sowas habe ich echt absolut noch niemals gesehen. Mit diesen 11 Proberäumen, das wollte ich nicht erklären, ne? Ne, ist ja alles schon drin. Ja. Soll ich noch sagen? Musikwunsch. Also vom, am besten hier von den Leuten hier in den Proberäumen und nicht deine eigene Band. Die, okay, wie hat denn das denn gespielt, deine dann, Band? Wenn man was auf YouTube findet oder Bandcamp alles oder. Klar. Ja gut, dann nehme ich einen Musikwunsch aus meinem Proberaum. Das sind unsere Kollegen Lipura. Sind bei Twistcord auf dem Label. Drei Lehrer, super nice Typen, die sich immer nach der Schule treffen, um zu proben. geile Mucke. Okay, das wird's ich werde es finden, bestimmt wird's irgendwo im Internet. Super, cool, da danke ich dir. Hier habe ich jetzt das nächste Opfer, das ich bereit erklären muss. Also, was machst du hier? Du hast hier so alte Autoteile. Ja, wir haben hier jede Menge Schrott. Ich probiere. Ja, verkauft ihr das jetzt so, weil die Mieten hier so teuer sind? Genau. Oder was machst du hier? Nein, wir bauen einen Tresen und bauen jetzt gerade mal so das Grundkonzept davon und dann wollen wir so ein bisschen Schrott dran braten und schauen, dass es auch so ein bisschen cool aussieht. Mal schauen, was es wird. Sehr gut, ja, ich bin auch gespannt. Es kommt mir alles so ein bisschen bekannt vor von anderen Dingern. Aber so, was ist denn hier? So ist ja auch, da kannst du das ja, hast bestimmt auch gelernt, schaffst auch bestimmt. Ja, aber wieso machst du das hier? Kriegst du ja bestimmt nichts hier von den scheiß Zecken. Ja, ja, aber das sind wir ja gewohnt, oder? Ja, das ist man gewohnt. Nee, das haben wir schon immer so gemacht irgendwie. Also, es verdient ja keiner Kohle bei solchen Geschichten, sondern wir machen das halt, weil wir was zusammen machen wollen, weil wir es auf die Beine stellen wollen und weil wir uns irgendwie eigene Räume schaffen wollen. Und da geht es halt nicht um Kohle, so, sondern da geht es um was zusammen zu machen. Und irgendwie kommt man dann immer über die Runden. Das glaube ich auch. Aber es sieht gut aus, was du machst. Bin Dankeschön. Ich gespannt. Also, ich wenn ihr die tolle Theke sehen wollt vom neuen P8, der Batty Boy hat ja gemeint, so ab März oder so. Haltet euch Termine frei, checkt im Internet, wann es losgeht. Auf geht's. Ich danke dir auf jeden Fall. Du Schweißer, ich habe ganz vergessen, natürlich, dass du dir auch was wünschen. Im besten Fall von irgendeiner Band hier aus dem P8, vom Proberaum. Also, überforderst mich. Oder so, was dir gerade so einfällt, irgendwas Cooles. Sind Dio ist alerte Antifaschista. Ah, sehr schön. Machen wir, machen wir. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Son alcaldes llevando la guerra otra vez. La lenta palabra es contadora y que dejarla crecer. No permitamos que haya una víctima más. ¡A todas las puertas que lo encierren de una vez. ¡Saben muy bien! ¡No podemos frente a la agresión! ¡Tenemos un hilo para los pies y para nos andar esta vez! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! ¡Organicemos la autodefensa! ¡Vamos a por ellos! ¡Allí donde estén! ¡Difusión antifascista! ¡No podemos esperar nada del gobierno que protege y ampara al destino! ¡Pues todos sabemos el fascismo es la calle del capitalismo! ¡No! ¡No! ¡No pasará! ¡No! ¡No! ¡No pasará! So, das war jetzt der Beitrag zur Schauenburgstraße 5, wo bald ihr auf tolle, nette Konzerte von P8 gehen könnt oder das nette Café Noir besuchen könnt, aber auch ganz viele nette, coole Leute trefft. So, das jetzt das Positive. Vielleicht, ich habe ja angekündigt, nur so P8-Bands zu spielen. Das stimmt nicht ganz. Nämlich der eine Mensch vor Ort hat sich Cien Dios gewünscht. Eher ein Klassiker. Guter alter Punkrock, würde ich sagen. Hat jetzt aber nichts mit dem P8 an sich zu tun. Aber ich habe viele Bands gespielt, wie ihr vielleicht auch schon ein paar davon kennt. Vielleicht. Ich werde jetzt nicht die einzelnen Titel, aber die Bands, die ich gespielt habe, wahrscheinlich auch nicht in der richtigen Reihenfolge. Zero Zeros habe ich am Anfang schon angekündigt. Dann habe ich von Scht ein Lied gespielt. Lypura, wenn ich es richtig ausspreche. Ich werde gesteinigt wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist die Nachfolgeband von Scrump. Aber da kann man mich auch steinigen, wenn es nicht stimmt. Und die Band Cosmotyska, glaube ich, kann ich auch gesteinigt werden. Mess Up Your DNA, Fancity, genau, das waren so Bands. Vielleicht habe ich die eine oder andere Band vergessen, die ich dazwischen drin reingespielt habe. So, ja, das war der positive Teil erstmal, ein positiver Teil. Jetzt kommt der Teil, weswegen es Hass gibt bei uns auch. Hass ist nicht unbedingt die beste Gefühlsregung, die es gibt. Ja, aber auch diese Hippie-Anarchistinnen fühlen manchmal Hass. Und ja, ein Grund kommt im nächsten Beitrag. Wir sind für euch unterwegs rund um die Welt für die besten News. Überregionales aus anarchistischer Sicht. Jahre sind nicht genug. Am 8.12.2021 räumten die Bullen, beauftragt von der Universität und der Stadt Thessaloniki, das Quad Biologica. Für über 34 Jahre ein Ort der Selbstorganisation, ein Ort, an dem kulturelle, politische, freiheitliche, selbstorganisatorische Lebensentwürfe verwirklicht werden konnten, an dem Menschen unabhängig ihrer Herkunft, Hautfarbe, kommerziellen Möglichkeiten, Kaufkraft etc. sich entfalten, aufhalten und organisieren konnten. Sie kommen, um zu zerstören. Erste Nachrichten aus Thessaloniki, 31.12. Jetzt, Räumung des Biologico in Thessaloniki. Am heutigen Morgen um 6 Uhr Ortszeit begann die Räumung des Quads Biologico in der Aristoteles-Universität in Thessaloniki. Der Staat versucht hiermit in Kooperation mit der Universität die 34-jährige Geschichte eines zentralen Ortes des Kampfes zu beenden. Zur Stunde wird das Biologico leergeräumt und mit der Zerstörung der Wände begonnen. Heute, am letzten Tag des Jahres, gehen der Staat und die Polizei einen Schritt voran in der Räumung des besetzten Raumes Steco Sto Biologico, indem sie die Gegend um den Universitätscampus umzingeln und mit gleichzeitiger verstärkter Präsenz in der Universität selbst. Die Razzia und die Räumung der Besetzung wurde auf den Morgen gelegt, da sie um diese Stunde keinen Widerstand zu erwarten hatten. Wir erachten die Räumung des Biologico nicht als Ausnahme, denn Teil der politischen Methoden des Staates von Kontrolle und Repression ist es, jede Ausdrucksform und Aktion, die von den Herrschenden abweicht, zum Schweigen zu bringen. Als erste Reaktion haben wir mit mehr als 100 Personen versucht, auf das Universitätsgelände zu gelangen. Wir wurden jedoch von der Einheit der MAT kurzfristig festgesetzt, woraufhin sich ein Demonstrationszug formierte. Das Biologico bot fast 35 Jahre Platz. Platz für LGBTIQs auf dem Unigelände, Platz für Anarchistinnen, Platz für Punks und Menschen aus der studentischen Szene, die im Studium mehr sehen als nur die Erarbeitung und die Formung ihres Lebenslaufs, die das Studium immer noch als Entwicklung und als Möglichkeit zur Entwicklung zur Freiheit ansehen. Nicht nur zur eigenen, sondern zur Freiheit aller. Ein Ort, an dem antiautoritäre Ideen geboren werden konnten, an dem Antispeziesmus, Antikommerzialisierung, Antisexismus offensiv in die Universität getragen werden konnte. Es gab Bannerdrops, Sticker, Streiks. Es gab eine Organisierung gegen die sterilen Ideen der Universität. Über viele, viele Jahre war das Biologico ein Ort des konstanten Widerstandes gegen Diskriminierung und gegen Unterdrückung und jede Form der Autorität. Die Universität und der Staat versuchen Hand in Hand, die Hegemonie ihrer selbst in die Köpfe der Menschen zu tragen. Jede abweichende Idee wird früher oder später mit Gewalt zerschlagen. Hierzu braucht es keine Diktatur, denn die Idee der Gleichförmigkeit, der Bildung in der Universität wird durch den Staat mit Gewalt jederzeit durchgesetzt. Die Verteidigung unserer Räume gegen jede Attacke kann uns in einen Kampf führen, der Menschen mobilisiert und starke Kollektive bildet. Zusammen sind wir das Biologica und viele Projekte und Squads in der ganzen Welt können an diesem Struggle, an diesen Kämpfen teilhaben. Viele Orte auf der Welt sind in dieser Idee der Freiheit und der Selbstorganisation verbunden. Jede Räumung hat ihren Preis. Und auch in Thessaloniki ist mit der Räumung des Biologico der Kampf um freie Räume, Räume frei von Kommerzialisierungszwang, von Kaufzwang, von Konformitätszwang, mit Sicherheit nicht zu Ende. Gegen die Stadt für Reiche, gegen die Universität für die Angepassten, gegen die Feinde der Freiheit werden wir uns immer stellen. Auch wenn ihr uns die Räume nehmt, uns werdet ihr nicht los. Ja, in der heutigen Sendung wollen wir einfach nochmal kurz klarstellen, wie die Situation europaweit auch aussieht. Im Moment werden Häuser Plätze, so wie der Köpi-Platz in Berlin oder jetzt das Biologico, der Raum in Thessaloniki geräumt und zerstört. Die Staaten in der Krise nehmen wahr, dass Alternativen ihnen gefährlich werden können. Sobald dieses Dissidententum, wie sie es vielleicht nennen würden, offensichtlich zur Gefahr werden könnte, weil die Legitimation des Staates für viele Menschen in Frage steht, beginnt der Staat offensiv und gewalttätig gegen alle vorzugehen, die nicht auf Linie sind und die nicht folgsam, ruhig und unterwürfig den Ideen der Massengesellschaft folgen. Räume wie das Biologica in Thessaloniki schaffen Gegenpole. Eine aufgeklärte Universität müsste sich mit den Bedürfnissen der Menschen dort beschäftigen. Und zwar freiwillig und gerne. Doch die derzeitige Führung der Universität und des Staates in Athen haben kein Interesse daran, sich mit den Ideen, die abweichen von der Massenmeinung und der Meinung, die der Staat vorgibt, auseinanderzusetzen. Lieber wird mit Gewalt und Unterdrückung gegen diejenigen vorgegangen, die die Freiheit und die freie Lehre fordern. Das Biologico ist kein Einzelfall. Überall in Europa werden Häuser, Räume und Plätze mit Gewalt geräumt. Gewalt ist ein elementar wichtiges Mittel zur Durchsetzung dieser Interessen, denn nur wenn Gewalt angewendet wird, kann nach außen in die Gesellschaft gezeigt werden, dass es sich auch um gewalttätige Subjekte handeln muss, mit denen man zu tun hat. Mit Sicherheit wären immer smarte und friedliche Lösungen möglich, doch allen muss klar sein, der Staat und seine Repressionsorgane haben an friedlichen Lösungen keinerlei Interesse. Das martialische Auftreten und die Anwendung maximaler Gewalt und die Zerstörung der Räume anstatt die Schaffung legaler Räume zur freien Entfaltung sind elementarer Bestandteil des Aufzeigens der Macht und der Staatsgewalt. Zum Glück können wir heute in der Sendung vor allem von einem Projekt berichten, das hier in Karlsruhe gerade entsteht und das mit Sicherheit auch anteilig ein freier Raum sein kann und wird. Wenn auch nicht frei von allem, wenn auch in Abhängigkeit zur Stadt und ein Stück weit auch zum Staat. Trotzdem sind wir froh, dass wir heute die meiste Zeit darauf verwenden können, von einem neu entstehenden Projekt zu berichten und von dem positiven Verlauf, der sich dort gerade abzeichnet. Doch wir als Radio A stehen solidarisch und kämpferisch zu den Freundinnen und Freunden in Thessaloniki, zu den Geräumten in Berlin, zu den Geräumten der ganzen Welt. Und wir werden immer wieder, egal wie oft ihr sie räumt und zerstört, freie Räume schaffen, egal wo. Wir werden immer eine Nische finden. Und auch wenn ihr uns die Räume nehmt, wenn ihr unseren Freundinnen die Häuser nehmt, wenn ihr zerstört, was sie aufgebaut haben, dann habt ihr Räume zerstört. Aber uns könnt ihr nicht zerstören. In diesem Sinne, kleiner Soli-Song von Schweißfuß, einige Jahre alt und auch nicht auf Griechisch. Aber als Zeichen der Solidarität auch aus Deutschland, Karlsruhe und vielleicht aus dem Schwarzwald. Schweißfuß mit jeder Stein, der abgerissen wird, von uns zurückgeschmissen. Jeder Stein, der abgerissen wird von uns. dann besetzen wir halt den Knast. Hört auf Günter Netzer, werdet Hausbesetzer. Jeder Stein, der abgerissen, wird von uns zurückgeschmissen. Jeder Stein, der abgerissen, wird von uns zurückgeschmissen. Ich war in einem ganz normalen Geschäft. Plötzlich schreit mich jemand an, ich solle einen Mundschutz aufsetzen. Maske auf! Maske auf! Ich hatte Angst. Ich hatte große Angst. Maske auf! Ich meine, wir reden hier von Menschenrechtsverletzungen. Folter. Terrorfolter. Maske auf! Das ist leicht unangenehm. Maske auf! Meine Brille beschlägt! Maske auf! Ich kann nichts mehr sehen! Und dann habe ich meinen eigenen Mundgeruch gerochen. Peter wird gefoltert. Mitten in Deutschland. Laut einer Befragung durch Human Rights International bestätigen mehr als 4000 Ärzte, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes kann manchmal etwas nerven. Von den 83 Millionen Einwohnern Deutschlands glauben 86%, dass die Maske gegen die Verbreitung des Coronavirus hilft. Peter gehört zur verfolgten Minderheit der Menschen, die das Tragen der Maske leicht unangenehm finden. Dafür erfährt er seit Monaten Diskriminierung und Repressionen. Peter hat Hunger, aber ohne Maske darf er in Deutschland keinen Supermarkt mehr betreten. Ich kann auch nicht mehr Bus fahren. Oder Bahn, das geht auch nicht. Und zur Arbeit, da muss ich jetzt laufen, 11 Kilometer. Die Maske ist doof, ich kann die nicht tragen. Klar, sie soll angeblich Leben schützen, aber sind diese Leben denn mehr wert als meine Freiheit? Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. An dieser Stelle der Hinweis, dass der vorangegangene Text, wie vielleicht zu erkennen, satirisch zu sehen ist. Unsere Meinung zu Maskengegnern etc. sollte aus den Beiträgen in der vergangenen Monate bekannt sein, sodass wir das in jeder Form verurteilen. Der Beitrag war von dem sogenannten Browser Ballett, deren Videos auf YouTube zu finden sind. Eine Empfehlung alle Male für den Fall, dass wem langweilig ist oder anderweitig Unterhaltung gesucht wird. mich sprach, für die 1933 Gründe. Unsere heutige Sendung geht ja viel um Kunst, Kultur, Selbstverwaltung, DIY, Subkultur. War das jetzt mal ein satirischer Beitrag, wo ich jetzt gleich überleiten will zu vielleicht mal ein bisschen allgemeiner Anarchie, Kultur und Kunst? Das hört ihr im folgenden Beitrag. Well, if you bring the papers down, you know everybody's fighting on with each other. You got no one you can count on, baby, not even your own brother. So if someone comes along, he gonna give you some love and affection. Taking a gamble on a little song. We'll be right back. Kunstkultur Lebensart. Ich zitiere: Unter allen schönen Künsten ist die Lebenskunst die schönste und schwierigste. Von Jules Romain. Lebendige Anarchie ist kein neues Regelwerk, sondern eine Idee, das Leben freier zu gestalten. Leben aber ist nicht etwa nur Essen, Schlafen, Wohnen, Arbeit oder soziale Organisation. Leben ist allumfassend, bunt, vielfältig, kreativ, chaotisch. So sollte es nach anarchistischer Meinung jedenfalls sein. Wenn heutzutage das Leben der meisten Menschen nicht allumfassend, bunt, vielfältig, kreativ und chaotisch ist, so ist das kaum ein Zufall, sondern gewollt. Illusion als Ware. Chaos, Vielfalt und Kreativität können für eine moderne Industriegesellschaft gefährlich sein. Darum werden Menschen in ihr künstlich nivelliert. Ihre Kreativität wird ihnen abgekauft, auf den Bereich der Produktion gelenkt und zum Beispiel der Firma nutzbar gemacht. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Firma nun Aluminiumfelgen, Theaterinszenierungen, Babynahrung, Waffen oder Kunstausstellungen produziert. Was dann als Wunsch nach Buntheit und Vielfalt noch übrig bleibt, wird über Moden, Trends oder Zeitgeistepidemien kanalisiert. Hierzu muss es konsumierbar gemacht und angeboten werden. Normalerweise reicht dazu der Fernseher. In hartnäckigen Fällen muss schon mal ein Open Air, ein Abenteuerurlaub oder ein neues Cabriolet herhalten. All das kann man in Agenturen kaufen. Buchen, ordern, bestens geschmiert vom Gleitmittel Werbung. Ein kluges System, vor allem deshalb, weil die Nivellierten ihre Nivellierung kaum bemerken. Geschickt wird ihnen die Illusion belassen, sie seien tatsächlich kreativ, wo sie doch in Wirklichkeit vorgefertigte Ware konsumieren. Illusion, die man kaufen kann. Jeder Mensch ist ein Künstler. Der Wert, den Kunst, Kultur und Lebensart in einer Gesellschaft anstelle von Konsum einnehmen, ist ein Gradmesser für Freiheit, denn künstlerische Verwirklichung erfordert Kreativität und Kreativität braucht den Freiraum. Es verwundert daher nicht, dass in anarchistischem Denken, vor allem aber im anarchistischen Leben, Kunst, Kreativität und schöpferische Verwirklichung eine große Rolle spielen. Nicht in dem Sinne, dass es etwa eine anarchistische Kunsttheorie gäbe. Es gibt, wenn es sollte es wundern, sogar mehrere. Oder gar eine bestimmte anarchistische Kunstrichtung. Vielmehr ist die freie Verwirklichung schöpferischer Ideen an sich ein logischer Bestandteil der Anarchie. Und nichts anderes ist schließlich die Grundlage von Kunst. Da Anarchisten die spontane Selbstverwirklichung des Menschen in allen Lebensbereichen fordern, zielt ihr Lebensentwurf darauf ab, die Grenzen zwischen Kunst und Leben aufzubrechen, ebenso wie die akademischen Grenzen zwischen verschiedenen Kunstgattungen. Kreativität, so behaupten sie, sei zum Leben so wichtig wie Brot. Bei Anarchisten darf jeder, der mag, Künstler sein und allen anderen ist es freigestellt, die künstlerischen Produkte zu mögen oder nicht. Eine solche Auffassung zielt natürlich gegen einen elitären Kunstbegriff, der von Kulturhistorikern, Galeristen, Kunstkritikern und Profis festgelegt wird. Uns interessiert hier aber nicht die Kunst als hochbezahltes Produkt der Warengesellschaft, ebenso wenig die gefällige Ästhetik der Happy Few, mit denen sie die Welt in zwei Bereiche teilen, in das, was kulturell ist und was es nicht ist, oder in Unwürdige und Menschen, die ein Anrecht auf Kultur haben. Das bedeutet keineswegs, dass Kunst ein Einheitsmatsch ohne Platz für geniale Begabungen oder auch Berufskünstler sein sollte. Im Gegenteil. Ein freier Rahmen ist nach anarchistischem Verständnis gerade die Voraussetzung für die ungebremste Entfaltung von Talenten. Heute hingegen diktiert der Kunstmarkt. Und was sich in ihm nicht durchsetzt, wird in aller Regel auch nicht anerkannt. Denn Kunst und Kultur sind im Grunde Waren. Das führt fast immer zu einer Art Prostitution der Künstler an den Markt oder des Marktes an aktuelle Kunstmoden und Spekulationstrends. Einigen wenigen Künstlern beschert dieses System unerhörte Karrieren, den großen Rest verurteilt es zu armseliger Randexistenz. Der anarchistischen Vision zufolge würde Kunst im besten Sinne des Wortes alltäglich. In der libertären Idealgesellschaft gibt jeder nach seinen Fähigkeiten und jeder nimmt nach seinen Bedürfnissen. Jeder Mensch hätte also ein Anrecht auf ein hinreichendes Auskommen. Da Künstler ja auch nur Menschen sind, könnten sie völlig frei und ohne wirtschaftliche Sorgen tätig sein. Es müsste weder die Prostitution an den Markt geben, noch das staatlich subventionierte Auftragsschaffen, wie wir es aus den untergegangenen realsozialistischen Ländern kannten. Ein Phänomen, das uns in Literatur, bildender Kunst, Musik und Drama den unerträglichen Monumentalkitsch des sozialistischen Realismus bescherte, an dem die Massen wie an Ikonen vorbeidefilieren durften. Kunst und Anarchie. Kein Wunder, dass sich schon früh immer wieder Künstler zum Anarchismus hingezogen fühlten. Sie haben ihn entscheidend mitgeprägt. Dabei ist auch hier die Frage, ob diese sich nun als Anarchisten bezeichneten oder bloß anarchisch handelten, unerheblich. Das Spektrum von Künstlern und Anarchie ist ein großes Durcheinander widersprüchlicher und gegensätzlicher Formen und steht für ein Verhältnis von Spannungen und gegenseitiger Inspiration. Prall und verrückt wie das Leben. So unterschiedliche Namen wie Albert Camus und Joseph Beuys, Richard Wagner und John Cage, Heinrich Böll, Arthur Rimbaud, Oscar Wilde, George Bernard Shaw und Percy Shelley, Leo Tolstoy und so weiter, er führt jetzt in einer Reihe von Namen auf, endet dann mit Julian Beck, Lina Wertmüller, Peter Lilienthal, Jean Vigo und. Machen deutlich, dass es in diesem Spektrum weder um ein Glaubensbekenntnis noch um eine irgendwie geartete gemeinsame Linie gehen kann und soll. Sie alle haben jedoch etwas mit Anarchie zu tun. Manche bezeichneten sich als Anarchisten, andere verhielten sich so, wieder andere sympathisierten mit anarchistischen Ideen und viele der Genannten setzten sich künstlerisch mit der Anarchie auseinander. Der bekannte Anarchist Courbet verstand es, in seinen Atelierbildern ganze Allegorien auf die kommende Epoche der Anarchie zu verstecken, während der Gefühlsanarcho Picasso die Anarchistenszene seiner Zeit auf die Leinwand bannte und sich in einer späteren Version in der Person des anarchistischen Wortführers selbst abbildete. Der intellektuell anarchistische John Cage verfocht die radikale Gestaltungsfreiheit in der Musik ebenso vehement wie der eher spirituell geprägte Joseph Beuys in der bildenden Kunst. Jean Vigo schuf auf der Suche nach einer anarchistischen Bildästhetik unvergessliche Filmklassiker, während Lina Wertmüller oder Peter Lilienthal auf jeweils völlig andere Art zeitlos bizarre Filme zu anarchistischen Sujets drehten. So unterschiedlich die Herangehensweisen all dieser Künstler auch gewesen sein mögen. Eines war ihnen gemeinsam, die nonkonformistische Haltung gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft und ihrem elitären Kulturbetrieb sowie ein tiefes Misstrauen gegen den Staat an sich. Kaum jemand dürfte das so treffend zum Ausdruck gebracht haben wie Gustave Courbet, als er 1870 die ihm angetragene Mitgliedschaft in der Légion d'honneur mit folgenden Worten ablehnte: Die Ehre liegt weder in einem Titel noch in einem Ordensband, sondern in den Taten und den Beweggründen der Taten. Ihr wesentlicher Bestandteil ist die Achtung vor sich selbst und den eigenen Ideen. Nicht minder sträubt sich mein künstlerisches Gefühl dagegen, eine Auszeichnung anzunehmen, die mir von der Hand des Staates verliehen wird. Der Staat ist nicht zuständig in Sachen der Kunst. Wenn er es unternimmt zu belohnen, greift er in den Publikumsgeschmack ein. Seine Einmischung ist äußerst verderblich, unheilvoll für den Künstler, den er über seinen eigenen Wert täuscht, unheilvoll für die Kunst, die er in die Fesseln der Konvention einschließt und zur unfruchtbarsten Mittelmäßigkeit verdammt. Ich bin 50 Jahre alt und habe immer in Freiheit gelebt. Lassen Sie mich mein freies Dasein zu Ende führen. Wenn ich tot bin, soll es von mir heißen, dieser Mann hat nie einer Schule, nie einer Kirche, nie einer Akademie angehört. Und niemals war er Anhänger irgendeiner Regierungsform, wenn es nicht die der Freiheit war. Obgleich Kunst und Anarchie so eng miteinander verquickt sind, hat es dennoch keinen eigenen anarchistischen Kunststil gegeben. Das wäre auch paradox. Aber zahlreiche kulturelle Bewegungen, Stile und Gruppierungen wurden nachhaltig von Anarchisten oder libertären Ideen geprägt und fanden zu durchaus eigenständigen anarchischen Ausdrucksformen. Zu nennen wäre hier französische Avantgardisten und Nachimpressionisten der Jahrhundertwende wie Signac, Pissarro, Mirbeau, Taillat, Seurat und Fénéon oder der Kreis der politisierenden britischen Werkkunstdesigner und Präraphaeliten um William Morris und John Ruskin. Ebenso der Dadaismus in den 20er Jahren der Literatur, Theater und bildende Kunst umfasste und auch aktionsorientierte Formen hervorbrachte, die wir heute wohl Performance nennen würden. Der bildnerische, filmische und literarische Expressionismus war traditionell eine anarchistische Domäne, ebenso wie in der Gegenwartsmusik etwa der Free Jazz oder der politische Punk. Das beinhaltet keineswegs eine Geschmacksdiktatur. Anarchisten können sich genauso gut für Klassik oder Folklore begeistern und Punkmusik abscheulich finden, sondern eine große Offenheit gegenüber künstlerischen Ausdrucksformen. In der bildenden Kunst weisen etwa der Surrealismus und der Abrü anarchistische Prägungen auf, genauso wie beispielsweise der Konstruktivismus bei den Kölner Progressiven in der Weimarer Ära oder stilistisch so unterschiedlich arbeitende Künstler wie Enrico Bay, Flavio Constantini oder Gerd Arns. Sie alle eint nicht etwa ein gleicher Kunststil, sondern ein ähnliches Kunstverständnis, dessen Ausgangspunkte Freiheit, Experiment und Revolte sind. Die Werke von Gustave Courbet und Joseph Beuys sind kaum zu vergleichen, ihre Lebenseinstellungen sehr wohl. Gleiches gilt für Theater oder Kino, wo die Arbeiten von Dario Fo, Frank Harame, Julian Beck und George Tabori äußerlich ebenso wenig eine Einheit bilden, wie etwa die Filme von Rainer Werner Fassbinder, Lina Wertmüller oder Jean Vigo. Formale Gemeinsamkeit braucht man da nicht zu suchen. Sie lässt sich in der Musik nicht zwischen John Cage und Konstantin Wecker finden und in der Literatur nicht zwischen Draven und Tolstoi. Der Anarchismus besitzt also keine Kunstrichtung, er ist Kunst in einer allumfassenden Bedeutung. Allumfassende Bedeutung. Das heißt auch, dass Kunst das Leben erfassen und durchziehen soll, damit so eine neue Kultur entsteht, eine Lebensart. Gemeint ist nicht snobistischer Lifestyle, der an teure Accessoires gebunden ist, die einen bestimmten Status symbolisieren sollen, sondern ein Savoir-vivre unabhängig vom Geld. Das bedeutet Abschied von reiner Erbauungskunst, ein Ausbrechen aus den Ghettos von Museen, Galerien und Musentempeln. Das Leben selbst würde zu einem Kunstwerk. Kunst, Alltag, Freude, Protest, Genuss, Provokation, Spontanität, Kreation und Kommunikation. All das ginge eine kaum noch entwirrbare Verbindung ein, die in der Lage wäre, Grenzen zu sprengen. Grenzen zwischen Menschen, Grenzen zwischen Lebensbereichen, Grenzen in Bewusstsein, Wahrnehmung und Ausdruckskraft. Im anarchistischen Milieu hat es immer wieder Ansätze einer solchen libertären Kultur gegeben, die stets die Trennungen zwischen Kunst, Arbeit, Politik und Leben überschritten. Hier wäre die radikale Bohème Mitteleuropas mit ihrer typischen Szene von Kaffeehäusern, Ateliers und Kabarets etwa in Paris, Berlin, Wien und Prag zu nennen, ebenso wie die proletarisch geprägte Bewegung der Arbeiterkultur im Umfeld kämpferischer Gewerkschaften mit ihren Theatern und Büchergilden, ihrer Literatur und Musik. Ein besonders bemerkenswertes Beispiel solch bunter Lebensart ist die als Künstlerkolonie bekannt gewordene Siedlung Monte Verita, deren Blütezeit vor dem Ersten Weltkrieg lag. Auf diesem Berg der Wahrheit in der Südschweiz lebten Menschen, die gleichzeitig Handwerker und Künstler, Philosophen und Arbeiter, Revolutionäre und Unternehmer waren. Anarchistische und kommunitäre Ideen haben das Erscheinungsbild dieser Siedlung geprägt, deren geistige Wurzeln bis zu Bakunin zurückreichen, der sich bereits 1873 im Tessin niederließ und dort seine letzten Lebensjahre verbrachte. Und natürlich gab sich alles, was um die Jahrhundertwende in Revolutions- und Künstlerkreisen einen Namen hatte, hier ein Stelldichein, um sich von einer Lebensart inspirieren zu lassen, in der sich Widersprüchliches zu einer anarchischen Symbiose von Kunst, Kultur und Leben verdichtete. Fast das verkleinerte Abbild einer libertären Gesellschaft, eine Mischung aus Ernst und Freude, Genuss und Askese, Plan und Verrücktheit, eben Lebensart. Schwierig. Oh. Ahne ich. Hip-Hop hat Probleme, weil ein Großteil dieser Szene nicht drauf klarkommen will, dass Männer nun mal Männer auch begehren. Sie wollen ihn verwehren, ihre Liebe auch zu leben. Dieser Track will was bewegen, bin dafür und nicht dagegen. Es ist Pro-Homo, Hip-Hop kann nichts dafür, die Gesellschaft verschloss schon lange diese Tür. Denn der Mann gilt als Mann, wenn es verlangt, was er spürt. Sich dominant verhält, niemals ein anderer Mann berührt. Die Norm geht noch weiter, betrifft sogar Kleider, die Moves und die Sprache. Man darf niemals scheitern, sonst heißt es ganz einfach, bist du schwul oder was? Der bitterste Zweifel lang cool und das krass. Es gibt nicht nur in Baggies, es gibt auch mit Krawatte in allen Schichten im Einzel, vor allem in der Masse. Der Manager, der Keeper an der Tür und am Tor. Guck, die Kameraden brüllen als Brüder im Chor. Doch auch in der Mitte, links oder im Gotteshaus gibt starre Männerbilder und diese hoffen drauf, dass niemand erkennt, wie fragil sie sind und deswegen leicht die rekonstruierbar sind. Alle diese Pfeifen scheinen zum einen der Fall ist eine Hete und ihnen zu eigen. Jungs, macht den Kopf an, wenn ihr echte Männer seid. Seid ihr cool mit Queer, alles andere ist frei. Frau Homo, und die Zeit ist reif. Frau Homo, das ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden. Frau Homo, und die Zeit ist reif. Frau Homo, das ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden. Und dann höre ich sie sagen, es sei alles gut. Bruce Patrick Lindner, wo wir sind doch schwul. 2005 kam Brokeback Mountain, aber die Hartnäckigkeit lässt mich staunen. Die Idee von der Ordnung zwischen Männern und Frauen trieft zu sehr vor Tradition, um drauf länger zu bauen. Identität ist wichtig und alles auch das Eigene und das andere bergen auch Fallen. Was glaubt man zu wissen, was sind nur Klischees? Die Stereotype bahnen sich ihren Weg. Woher wollen sie wissen, wer wann wen wie vögelt, wenn sie das alles doch so sehr ekelt? Und ganz nebenbei, es gibt auch noch Alltag und Ramadan und Chanukka oder die Weihnacht. Stellt euch vor, Schwule sind genauso nett und doof wie alle anderen auch, das ist einfach so. Alle wollen Respekt und Toleranz für sich, aber das gilt irgendwie für andere nicht. Wenn es Gott wirklich gibt, dann liebt er alle Menschen. Wenn es Gott wirklich gibt, dann sieht er keine Grenzen. Frau Homo, und die Zeit ist reif. Frau Homo, das ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden. Frau Homo, und die Zeit ist reif. Frau Homo, das ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden. Erzähl mir nichts vom Papst. Der Papst ist ein deutscher, homophober alter Mann und engagiert Holocaustleugner. Der Typ jagt Hexen und führte den Exorzismus wieder ein. Glaub nicht dem dunklen Mittelalter, Mittelfinger führt Nährstatt. Gib den Faschisten Kontra, änder dein Vokabular. Du spielst ihnen auch schon mit nur verbalem Homo-Hass zu. Was du mal echt verliebt und dachtest, es sei große Liebe. Da gibt es gleichgeschlechtlich einfach keine Unterschiede. Nur mehr Probleme und die Liebe nach außen zu tragen wird immer noch bezeichnet mit ein Coming-out zu haben. Ein Coming-out impliziert die Grenzüberschreitung innerhalb der Gesellschaft in einer Welt unter Zeitdruck. Das ist nicht Genesis. Vergiss Adam und Eva. Hier geht's um Eva und Ulla und auch um Adam und Peter. Das ist nicht religiös oder genetisch bedingt. Das sind der Sex und die Liebe. Lass uns von vorne beginnen. Lass uns von vorne beginnen. Lass uns von vorne beginnen. Frau Homo, und die Zeit ist reif. Frau Homo, das ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden. Frau Homo, und die Zeit ist reif, Frau Homo, das ist keine Leichtigkeit. Wie kann man nur hassen, dass Menschen sich lieben? Die Normalität wünscht sich endlich Frieden. Ihr hörtet gerade meinen Beitrag Kunst, Kultur, Lebensart. Am Anfang des Beitrags hörtet ihr das Lied Get It While You Can von Janis Joplin. Und nach dem Beitrag hörtet ihr das Lied Pro Homo von Suki. Yeah, what's your job? Aufruf zur Verteidigung von Lützerath. Seit über einem Jahr leben und kämpfen AktivistInnen in Lützerath, einem kleinen Dorf direkt an der Kante des Tagebaus Garzweiler im Rheinland. Was von Lützerath noch übrig ist, soll diesen Winter RWEs kapitalistischer Zerstörungswut zum Opfer fallen, damit der Konzern weiter Braunkohle verfeuern kann. Hört sich bekannt an. Ist es auch. Viele von uns kämpfen im Hambacher Forst und sorgten dafür, dass er erhalten bleibt. Jetzt liegt es wieder an uns, den Konzern und seine Verwertungslogik in die Schranken zu weisen. Wenn Sie diesen Herbst Lützerath zerstören wollen, legen Sie sich mit einer Bewegung an, die sich nicht mehr aufhalten lässt. Wir stehen vor einem letzten Showdown um die Kohle im Rheinland. Und dafür brauchen wir dich, jetzt. Wir haben hier einen Ort des widerständigen Lebens geschaffen. Hier versuchen wir uns ohne kapitalistische Leistungszwänge zu bilden und unsere Autonomie in die Praxis umzusetzen. Diese zu verteidigenden Gebiete nennen wir auch nach dem Vorbild französischer Kämpfe Zone à défendre oder ZAD. Denn Lützerath ist bedroht und wird von RWE sowie der Polizei angegriffen. Ab Mitte Januar kommen Räumungs- und Rodungsmaschinen. Deswegen kommt vorbei, verteidigen wir gemeinsam die ZAD Rheinland. Wir haben den Hambi verteidigt und wir werden auch Lützerath verteidigen. Die 1,5-Grad-Grenze verläuft vor Lützerath. Und wir werden hier ihre Einhaltung durchsetzen. Wir haben schon Kraftwerke lahmgelegt, RWE Millionen gekostet und mehr als einmal gezeigt, was wir von einem Staat und System halten, der Profite über Menschen stellt. In den Bäumen oder im Hüttendorf verhandeln wir nicht mehr. Denn die Klimakrise kennt keine Kompromisse. Also, Klettergurt und Werkzeug einpacken und sich auf einen Winter des Widerstands vorbereiten. Dir fehlen die Skills? Kein Problem. Lützerath ist ein Ort des gemeinsamen Lebens, des Aufeinanderachtens und sich Weiterbildens. Also komm her und schließ dich uns an. Weitere Infos findest du auf lützerathlebt.info. Zwei Mann, es geht nicht, wie geht es nur ein Foto als Kino? Die Menschen sind friedlich, die meisten sind zu zweit oder allein. Sie fressen die Tiere fressen Zeug aus einem Silo. Und keiner von ihnen kann ahnen, was du weißt. Zwei Möhren, das geht nicht, die gibt es nur im Punkt oder als Kilo. Wir stehen hier draußen und wir sehen es uns nicht an. Der Mensch und der Glaube an alte und bessere Zeiten. Und das Gerät an dem Mindeste, was man da erwarten kann. Ich wäre gerne frei in meinem Denken. Stell dir einmal vor, was ich dann kann. Ich wäre so gerne frei in meinem Denken. Doch meine bürgerliche Herkunft hindert mich daran. We'll be right back. Schalten Sie auch nächstes Jahr wieder ein, wenn es heißt. Hat die Ampel die Welt gerettet? Und wenn ja, wieso nicht? Wir hatten wie immer Spaß. Ich hoffe, ihr auch ein bisschen. Und wir freuen uns wirklich. Nein. Gewinnt Omikron gegen Möllemann? Ja, also es war sehr schön und mal wieder. Was macht der Elefant in der Ecke? Keine Ahnung, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. 3, 2, 1, tschüss! Ja, du, findest du nicht, dass wir unseren Praktikanten ein bisschen zu schlecht behandeln als Anarchistinnen und Anarchisten? Ach nee, ich glaube, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ah, okay, dann lass uns in die Abendsonne reiten. Bella, ciao! Hallo? Ist da wer? Könnt ihr mal die Schranktür wieder aufmachen? Wollt ihr erfahren, wie das mit unserem Praktikanten ausging? Ob er im Studioschrank verhungert ist oder ob er in unserer nächsten Sendung auch wieder auftauchen wird? Dann schaltet ein, jeden zweiten Sonntag im Monat auf 104,8 MHz im Querfunk Radio A. Dort werdet ihr es erfahren. Jetzt gleich in Casso Hasso. Bleibt also dran. Bis nächsten Monat. Radio A. Votez pour lui, votez pour moi. Qu'est-ce que ça change, me demandez pas. Leur faire confiance plutôt crever. Mon avis ne les intéresse pas. Pourrais gerber, pourrais crier. Qu'est-ce que ça change, ils écoutent pas. Fait mieux d'éteindre nos télés. Ou même arrêter de consommer. C'était ma vie où j'ai voté, c'était pour un escroc. Une fois n'est pas coutume, faudra même plus compter sur moi. Ils m'ont rayé des, tant mieux pour moi. Rien ça changera pas, mais ça vaut mieux que de se flinguer. Ça sera peut-être pire, mais dans le sapin, tout le monde dira que j'ai un mec bien. Toujours comme ça que ça se passe. Quand on est mort, on a la classe. Sauf le suicide, pareil que c'est lâche. Mais c'est le vote que ça me casse. Seul pas de ma vie où j'ai voté. C'était contre un facho. Chaque fois de ma vie où j'ai voté, c'était pour un escroc. Une fois n'est pas coutume, faudra même plus compter sur moi. Ils m'ont rayé des, tant mieux pour moi. Confiance, je préfère un rap. D'ailleurs, le mien s'appelle Judas. Les morts hier à cause de toi. Il a trop cru en Dieu. Sa vie a pas trop réussi. Il avait peur de devenir vieux. De se retrouver au palais. Nadine.